Fischerboote sanken. Freude machen die tosenden Seen hingegen den Extremsurfern. Der Fischerort Nazaré in Portugal, wo der hawaiianische High-Wave-Surfer Garrett McNamara voriges Jahr eine der höchsten Wellen der Welt abritt, wird seit Monaten von Profiteams belagert. Die lauern darauf, den Rekord zu brechen. Die spektakulärsten Bilder kommen jedoch aus Irland. Das Revier Mullaghmore Head liegt in der Nähe der Hafenstadt Sligo. Bis zu 15 Meter hohe Brecher donnern hier auf ein flaches Riff. 6 Grad kaltes Wasser, starker Wind und eine Welle wie ein Tsunami. So beschreibt der deutsche Profi Sebastian Steutner seine Erfahrungen mit Mullaghmore Head. Zur Standardausrüstung der Wellenreiter gehören dort ein Helm, Protektoren aus Kevlar und eine kleine Sauerstoffflasche für den Notfall. Bis zu einer Minute werden Surfer bei einem Sturz in Riesenwellen unter Wasser gehalten. Das Foto, das hier vor mir liegt, stammt aus dem Spiegel dieser Woche und es ist wirklich unglaublich spektakulär. Da sieht man einen einsamen Surfer in einer dieser gigantischen Tsunami-Wellen reiten. Heute möchte ich euch einen Musiker vorstellen, den Bremer Soulman Flo Mega. Flo Mega durchwatet den Sumpf des Musikbusiness und verarbeitet alles auf seinem Album Mann über Bord. Seit 20 Jahren ist Flo Mega, der mit bürgerlichem Namen Florian Bosum heißt, mit seiner Musik unterwegs. Anfangs noch Hip-Hop-Künstler, wechselt er zwischendurch zum deutschsprachigen Soul. Sein Debütalbum »Die wirklich wahren Dinge« erscheint im September 2011, kurz nach dem großen Erfolg, dem zweiten Platz bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest. Auf den Höhenflug folgt der tiefe Fall. Viele Shows, viel Rummel, viel Alkohol, viele Drogen. Man fing an, die Klischees zu bedienen, beschreibt der Soul-Sänger die Zeit. Dann zieht er die Notbremse. Ich hatte schon mit dem Album angefangen, aber es ging einfach nicht mehr. Er geht in eine Klinik, Diagnose Burnout. Die Arbeit für das zweite Album, Mann über Bord, verteilt der Bremer über das folgende Jahr. Ich habe einfach an meinem Tempo gearbeitet. Hören wir uns ein Lied an, Flo Mega. Es heißt Hinter dem Burnout. Das heißt, der Burnout ist nun wohl vorbei. Herzlich willkommen, das ist Berlin, das ist die Detlef Thorsten Hack Show. Mein Name ist Detlef Thorsten Hack. Herzlich willkommen bei Ihrer musikalischen Disco-Wundertüte am Samstagabend. Ich freue mich ganz besonders über meinen, Ihren ersten Gast aus Krefeld, dem Las Vegas vom Niederrhein. Kommt zu Ihnen, zu uns, Flo Mega und seine frische, peppige Tanzkapelle, die Rough Cats. Ihr Applaus. Ohne Vertrag, ohne Ziel. Scheiße. Hinter dem Berg liegt das Paradies. Ja, das ist Flo Megger, der Soulman aus Bremen. Hoppla. Da hat sich der Fehlerteufel bei uns eingeschlichen. Wir sind gleich wieder für Sie da. Das Video ist ganz auf Retro getrimmt. So ein 50er-Jahre-Video. Schwarz-Weiß. Klamotten sind sehr retro, wie gesagt. Dünne Lederkrawatten. Schlecht sitzende Anzüge. Komische Hüte. Und die Mädchen in so einer Art Retro-Las Vegas-Look. Und natürlich kleine Hüte tragen sie auf einer Beatband-Bühne. Da stehen sie, könnte auch irgendwo im Beatclub der 60er Jahre sein. Toll gemacht. Tolle Soulmusik. Über das Album schreibt die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in ihrer Februar-Ausgabe folgendes. Allgemein schreibt Bosum seine Songs besser in ruhiger Umgebung. Ich bin ein Kellerkind, sagt er. In hektischen Städten wie Berlin würde es nicht so funktionieren. Dennoch widmet er der Hauptstadt mit Meteorit einen ganzen Song. Ich habe ein halbes Jahr in Kreuzberg gelebt und meine Oma kommt daher. Früher und mitunter auch heute noch sehe ich eher noch das zerbombte Berlin, so wie es im und nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das komme durch die Schwarz-Weiß-Bücher, die er als Kind gesehen habe. Aber davon spüre man nichts in dem Lied. Das ist eine Abgehnummer darüber, wie wir abgegangen sind. Ich hab es gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hab den Preis. Geschrieben wurden die Texte vor und nach dem Klinikaufenthalt, wie gesagt, nach seinem Burnout und teilweise währenddessen. Ein tolles, ehrliches Album, Flo Mega, Mann über Bord. Wir geben ihm 8 Punkte auf einer Skala von 10. Und das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederschauen und Dankeschön! Toll gemacht, Flo Mega. Die Detlef Thorsten Hack Show, so haben sie das Video genannt, als Gag gut verpackt auch. Mann über Bord. Bleiben wir zu Eingangs des heutigen Niemandslandes. Noch einen Moment beim Thema Musik. Musik ist ja immer dabei, das wisst ihr. Ein neues Album ist da, liegt uns hier vor, von der Schauspielerin Dagmar Manzel. Nicht singen können viele, aber so gut nicht singen zu können wie Dagmar Manzel, das ist eine Kunst für sich. Gut nicht singen zu können, können wenige. Die 55-jährige Berliner Schauspielerin hat sich, nachdem sie schon in Gesangsrollen an der Komischen Oper in Berlin geglänzt hatte, auf schwieriges Terrain gewagt. Sie hat mit minimalen stimmlichen Möglichkeiten und maximalem künstlerischen Einsatz, das sagt zumindest der Spiegel, einige der Chansons von Friedrich Holländer, der lebte von 1896 bis 1976, eingespielt. Auf dem Album Menschens Kind mit dem gleichnamigen Lied und Holländers tieftraurige Lieder eines armen Mädchens genauso zu hören wie sein Welterfolg Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, der durch Marlene Dietrich weltberühmt wurde. Manzl findet einen eigenen Ton, Berlin hat nur im Notfall, sucht nach Melancholie. Wenn es sein muss, und bei Holländer muss es nun schon mal sein, kann sie erfreulich frivol sein. Hören wir uns das Lied Menschenskind an. Klang doch ganz klasse, oder? Das war Dagmar Manzl. Ja, hallo, guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen, guten Morgen. Also ich bin jetzt rundum zufrieden. Mikro funktioniert, ja. Kopfhörer funktionieren. Jetzt, der Computer hat heute noch nicht gestreikt, der funktioniert auch noch. Jetzt sollten wir uns nur noch bemühen, keine Dummheiten zu sagen. Nicht das wahr? Ist natürlich nicht technisch so einfach. Ist alles okay. Ja, technisch ist alles okay, aber Dummheiten nicht zu sagen ist gar nicht leicht. Manchmal rutschen uns die eben raus. Wir bitten also die Hörerinnen und Hörer jetzt schon um Verzeihung für die eine oder andere Tonteria, Dummheit, die wir so von uns geben. Aber meistens sind wir natürlich weise, wissend und klug. Vielleicht auch manchmal ein bisschen altklug, oder? Ja, viel ist geschehen diese Woche. Die Meldungen überschlagen sich. Aus der Ukraine kommen schreckliche Bilder zu uns. Da steht das Land kurz vor dem Bürgerkrieg, beziehungsweise es ist schon eine Art Bürgerkrieg. So ein Druck hat es lange nicht gegeben auf eine Regierung. Könnte man sich das hier vorstellen, dass so ein Druck auf eine Regierung ausgeübt wird, dass dann Leute aus Bonn und Washington und vom Internationalen Währungsfonds hinreisen? Dann wird es natürlich gemein, wenn, wie Kurt Tucholsky sagte, wenn die kommen, dann kann man einpacken. Und sie sind da, sie haben einen Fuß drin. In der Ukraine, das war ja mal die Kornkammer Europas, die Kornkammer Russlands auch. Und nicht umsonst sind Hitlers Truppen zuerst einmal in Richtung Ukraine vorgestoßen, um sich diese fette Landschaft zu sichern. Vielleicht noch gar nicht erstmal in erster Linie wegen dem Korn, weil die hatten ja damals das sogenannte Kommissbrot und da war schon Korn drin, was die mehr interessiert hat. Dort war das Erdöl. Ne? Ja. Ja, aber gut, das stimmt also. Bürgerkrieg, sagst du, jetzt seit gestern oder vorgestern vielleicht sogar schon gibt es so eine Art Feuerpause da. Und Steinmeier ist hingereist und noch andere von der EU und von USA. Und also im Moment haben sie jetzt eine Vereinbarung ausgehandelt, wo es offenbar festgelegt wurde, dass Janukowitsch bald, sehr bald Neuwahlen macht. Und darauf haben sich also beide Seiten jetzt erstmal geeinigt. Aber interessanterweise gestern, innerhalb von dem, was man Opposition nennt, gibt es so einen rechtsradikalen Block, sehr stark, nationalistisch. Und die wiederum sind jetzt nicht einverstanden mit dieser Vereinbarung und sagen, wir kämpfen weiter bis zu dem Tag, wo Janukowitsch zurücktritt. Und haben sogar dem Rest der Opposition, die also zahlenmäßig wohl größer sind und mehr sind und auch die Unterstützung der Europäischen Union haben, aber die anderen sind ja eben dermaßen gut und straff organisiert und haben Waffen vor allem, dass die jetzt dem Rest der Opposition ein Ultimatum gestellt haben, das gerade vor einer halben Stunde abgelaufen ist. Und wenn ihr diese Vereinbarung nicht zurücknehmt, sagen die, dann greifen wir zu den Waffen. Jetzt darf man mal gespannt sein, wie das weitergeht. Woher kommen diese Rechtsradikalen eigentlich zu so vielen Waffen? Das muss man sich auch fragen. Wer bewaffnet sie? Wer liefert ihnen die Logistik und die Unterstützung? Wer ist also mit wem gegen wen in der Ukraine? Die Junge Welt hat diese Woche einiges dazu veröffentlicht. Aus der Perspektive, sagen wir mal, der alten Linksideologie beschreibt die Junge Welt die Kräfteverhältnisse auf dem Maidan folgendermaßen. Da heißt es, da gibt es die parlamentarische Opposition, da gibt es faschistische Schläger und das liberale Fußvolk. Die Besetzer des Kiewer Unabhängigkeitsplatzes gliedern sich grob gesagt in drei Gruppen. Wie gesagt, die parlamentarische Opposition, autonome rechte Gruppierungen und liberales Fußvolk. Zur parlamentarischen Opposition zählen die als pro-westlich eingestuften Parteien Baktivitschinja, Vaterland, und Aseni Jazenjuk und UDAR. Das ist ein Akronym für Ukrainische Demokratische Allianz für Reform. Wörtlich aber auch Schlag. Von wem? Vom Schläger Vitali Klitschko. Weniger prowestlich als vor allem antirussisch ist die faschistische Partei Svoboda. Svoboda heißt Freiheit. Von einem gewissen Oleg Tjaknibok. Die Vaterlandspartei wurde schon 1999 von der inhaftierten früheren Regierungschefin Julia Timoschenko gegründet und vertritt politisch-nationalistische, wirtschaftlich-neoliberale Positionen. Also man könnte sagen, diese Frau ist eine Agentin, eigentlich auch des Weltwährungsfonds, des IWFs und der Wall Street. Sie ist regional vor allem in der Zentralukraine gut verankert. Ihr Werk ist es, der ursprünglich auf die traditionellen Hochburgen der Faschisten in den westukrainischen Gebieten Lwów, Ivano-Frankivsk und Ternopil beschränkten Freiheitspartei durch Bündnisse bei den letzten Parlamentswahlen 2012 mit etwa 35 Parlamentssitzen zum Durchbruch auf nationaler Ebene verholfen zu haben. Die Klitschko-Partei, Klitschko wird ja auch als der Mann Berlins bezeichnet, diese Partei UDA wurde 2010 mit Unterstützung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung gegründet. Man könnte also sagen, Merkels Mann in Kiew. Wir wissen, Klitschko ist Multimillionär und, wie gesagt, lebt selber im Ausland und ist halt so diese Art Oligarch, dieser Neu-Oligarch, wie es so viele gibt, die als Strohmänner benutzt werden von einflussreichen Kreisen im Westen, um ihre Politik durchzusetzen. Was der Mann zu bieten hat, ist einfach nur sein Schlägerkörper, sein Schlägergesicht und seine Popularität bzw. sein Bekanntheitsgrad. Damit lässt sich heute, mit so etwas lässt sich heute Politik machen. Ernst nimmt diesen Mann in der Ukraine selber fast niemand. Jedenfalls, politische Aufgabenstellung war, eine Pro-EU-Kraft ins Leben zu rufen, die sich von den orangenen Kräften der Timoschenko unterschied. Diese hatten in der Legislaturperiode 2005 bis 2010 abgewirtschaftet, wie der Wahlsieg der Partei der Regionen von Präsident Viktor Janukowitsch zeigte. Alle diese Parteien hatten zumindest bis zum Sturm der Polizei auf den Unabhängigkeitsplatz dort ihre eigenen kleinen Zeltlager, die von hauptamtlichen Aktivisten bemannt waren. Die Parteigänger zeichneten sich aus durch relativ gute technische Infrastruktur. Die hatten also Stromgeneratoren, Feldküchen, eigene Sanitätsstationen und vieles mehr. Die Aktivisten arbeiteten offenbar im Schichtdienst und rotierten zwischen dem Kiewer Maidan und den Regionen, aus denen sie kamen. Auch die erfolglosen Versuche Ende Januar, Gebietsverwaltungen in der russischsprachigen Südukraine, Tscherkassy, Dniepropetrovsk und Saporischschja zu stürmen, gehen offenbar auf dieses Milieu zurück. Es ist zumindest auffällig, sagt die junge Welt, dass an den Tagen, an denen es in diesen Regionen hochherging, der Maidan in Kiew spärlich besetzt war. Generell entwickelten sich diese Parteigruppen nach und nach zu paramilitärischen Milizen, die sich im Erscheinungsbild allenfalls durch ein etwas gepflegteres Äußeres von den autonomen Schlägern unterscheiden. Der Zugang zu den Lagern war durch Kontrollpunkte gesichert, an denen Wachposten, Gesichts- und bei Bedarf Ausweiskontrollen vornahmen. Die hatten also schon Polizeifunktion im Zentrum von Kiew. In seinen allerersten Tagen zwischen dem 21. und 30. November war der Kiewer Maidan eine Angelegenheit des liberalen Fußvolks. Es waren Studenten und Kiewer Mittelstandsbürger, die für eine EU-Assoziation der Ukraine demonstrierten, aber ausdrücklich mit den etablierten Oppositionsparteien nichts zu tun haben wollten. Das änderte sich nach einer ersten Polizeiaktion am 30. November mit zahlreichen Verletzten und etwa 30 Festnahmen. Danach übernahmen die parlamentarischen Oppositionsführer das Wort. In dem Maße, in dem sich ihre flammenden Ansprachen angesichts fehlender Verhandlungserfolge abnutzten, wuchs im Lager ihrer Anhänger die Unzufriedenheit. Mit den gewalttätigen Angriffen des rechten Blocks, das ist die gängige Übersetzung rechter Sektor, diese Übersetzung, schreibt die junge Welt, sei ungenau, das Wort Sektor bezieht sich hier auf die Aufteilung von Fußballtribünen, auf Polizeisperren in der Gruszewski-Straße in der Woche nach dem 19. Januar, machte sich das rechte Schlägerpotenzial unabhängig. Diese gewaltbereite Gruppierung setzt sich offenbar in hohem Maße aus Fußball-Hooligans zusammen. Da alle Fußballvereine, alle verschiedenen Oligarchen angehören, ist die Existenz des rechten Blocks ein Indiz für Intrigen der ukrainischen Bourgeoisie hinter den Kulissen. In diesem Spektrum finden sich auch Maidan-Sympathisanten aus dem Osten der Ukraine. Die Faschisten haben für sie neben ihrer nationalistisch-antirussischen Hauptstoßrichtung eine zweite, russischsprachige und eher sozialdemagogische Agitationslinie entwickelt. Neben dem rechten Block entstanden weitere faschistische Gruppierungen, wie die noch radikalere Gemeinsame Sache, von der niemand weiß, wer hinter ihr steckt. ein ausländischer Geheimdienst vielleicht. Sie hat, nach dem Erscheinungsbild ihrer Zeltstraße auf dem Maidan zu urteilen, offenbar einiges Geld und professionell gestaltete Logos und Flugblätter. Die Abgrenzung zwischen diesen Gruppen und den Aktivisten der Freiheitspartei ist fließend. Alle sind militant, aber sie verfolgen nicht immer dieselbe Agenda. Als Ende Januar Militante der gemeinsamen Sache das Justizministerium besetzten und dadurch Gespräche der parlamentarischen Opposition mit Präsident Janukowitsch zu torpedieren drohten, marschierten vor dem Gebäude etwa 1000 mit Knüppeln bewaffnete Aktivisten der Freiheitspartei auf und bewirkten durch die Androhung eines zweiten Sturms, dass die Besetzer das Gebäude wieder räumten. Das liberale Fußvolk ist auf dem Maidan weiterhin präsent. Aus ihm rekrutieren sich die Spender und Helfer, die Leute, die ihre Wohnungen als Nachtquartiere zur Verfügung stellen und für die Oppositionsparteien und die westliche Presse als Ausweis des zivilgesellschaftlichen Charakters der Proteste herhalten. Diese Personengruppe mag tagsüber, vor allem gegen Feierabend und an Wochenenden, zahlenmäßig beachtlich sein, aber sie hat auf die Entwicklung und Stoßrichtung der Proteste keinen Einfluss. Das war eine Analyse von Herrn Reinhard Lauterbach, veröffentlicht am 20. dieser Woche, am 20. Februar, in der Zeitung Junge Welt. Ja, also Deutschland hängt da schon stark mit drin, ne? Und jetzt haben wir ja einen neuen Bundesagrarminister, ein gewisser Christian Schmidt, und der war vorher Verteidigungsstaatssekretär. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt ein Mann, der was von Verteidigung, Landesverteidigung versteht, dazu Agrarminister zu werden, ne? Und weil es da gewisse Vorbehalte gab, sagt er dann, der Schmidt ist der Schmidt und der kann nicht nur Verteidigung, der kann nicht nur Panzer, der kann auch Mähdrescher. Aber vielleicht ist da der Zusammenhang da, dass die vielleicht doch wegen der Vollkornbrot in die Ukraine wollen. Ne? Wer kann weiß. Auch Panzer. Man beachte den Charakter. Dieses falsche Deutsch, das da gesprochen wird, kann ist ein Modalverb und braucht, schreit praktisch nach einem Infinitiv, den dieser Mann diesem Verb allerdings vorenthält. Er kann auch Panzer, so etwas Dummes. Oder zum Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, ne? Der sagt vor kurzem, mit wem wollen wir Handel führen, wenn überall in der Welt und Not und Elend herrscht? Und der naive Mensch denkt natürlich, deshalb muss ich Deutschland im Ausland engagieren, um eben weltweit Not und Elend zu bekämpfen. Aber nee, der begründet es damit, dass er sagt, also weil sich Deutschland auch an internationalen Militäreinsätzen beteiligen müsse, sagt er, mit wem wollen wir denn Handel führen? Ne? Also, und wer ist das? Woher kommt dieser Typ? Von der SPD, ja, noch nicht mal CDU. Also, das steckt sicher auch dahinter, wenn die sich jetzt um die Ukraine kümmern. Wenn die sich um die Ukraine bekriegen gegenseitig, die Kontrolle der Ukraine wäre natürlich ein weiterer Schritt der NATO in Richtung russische bzw. dann später auch noch chinesische Grenzen. Die wissen im Moment wahrscheinlich, was wir uns nicht holen, holt sich irgendwann der Chinese bzw. der Russe. Dieses Denken scheint immer noch in den Gehirnen dieser imperialen Lichtgestalten verhaftet zu sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Vor allen Dingen diese unglaubliche Sich-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes, als wäre das jetzt praktisch eine europäische Angelegenheit. Seit wann gehört die Ukraine bitteschön zur europäischen Gemeinschaft? Nun ja, man hat da also Klitschko drin und Timoschenko. Soweit ich informiert bin, bekam Timoschenko ja auch massive Unterstützung aus den USA. Sie war ja das Wunderkind der amerikanischen Neoliberalen und auch der Bush-Dynastie. Die Bush-Dynastie hat die Timoschenko ja auch unglaublich unterstützt. Und man hatte schon gehofft, dass man mit Timoschenko ein kräftiges Pferd im Stall vor der russischen Haustür hatte. Doch leider hat die sich vergaloppiert. Die hat sich zu viel in die eigenen Taschen gewirtschaftet. Und das war dann den Leuten zu viel. Der Geduldsfaden war gerissen. Und sie kam erstmal für ihre Diebstähle, Klauereien und Manipulationen ins Gefängnis. Die zweite Strategie war dann wohl, dieses amerikanisch gepolte Mädchen als Freiheitsheldin, als so eine Art Jeanne d'Arc zu verkaufen, der Weltpresse, und zu sagen, schaut, da hat man sie hinter Gittern gesperrt, die ist doch so toll, so liberal, so westlich und so ehrlich. Viele fallen drauf rein. Das ist doch die mit dem geflochtenen Zopf. Geflecht da auf dem Kopf, wie damals unsere Mütter und Großmütter beim Bund Deutscher Mädchen. Ne? Ja, nett anzusehen ist das ja alles, aber die Frage ist, wo soll das alles hinführen? Was haben die mit der Ukraine vor? Aber gut, wir müssen doch dem Klitschko eine Sache zugute halten. Er ist immer sehr elegant gekleidet. Mhm. Ne? Ja, der hat so seine 3.000, 4.000 Dollar Anzüge. Deshalb hat er auch gleich neben Steinmeier gesessen da jetzt bei dieser Zusammenkunft. Ja. Hat auch noch einen Bruder, sich auch um die Geschäfte kümmert. Gut, meine Damen und Herren, wir werden Sie im Laufe der heutigen Sendung auch noch über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine informieren, wenn es gleich bzw. etwas später im Nachrichtenblock zu den Katastrophen kommt. Eine Sache, die man auch nie vergessen darf bei solchen Konflikten, ist immer, bewaffnete Konflikte sind Märkte für die Waffenindustrie. Doch, nein, doch, doch. Es sind wirklich Märkte, attraktive Märkte für eine in Deutschland immer noch blühende Waffenindustrie. Hören wir uns einmal an, was die Waffenhändler im Moment so vorhaben. Es gibt nämlich gerade eine Waffenmesse, die ist immer im Februar. Und diese Waffenmesse, die wird besucht, natürlich von wem? Von reichen Arabern, von den Golfdiktatoren zum Beispiel. Wir haben hier ein Foto vorliegen, Besucher auf der Waffenmesse in Abu Dhabi. Das sind also diese jungen, gelangweilten Prinzen, Milliardärsprinzen, die sich da über Waffensysteme, Kalaschnikows, Schnellfeuergewehre beugen und dann mal so locker 30.000 davon und 12.000 davon bestellen. In der Ukraine wird es wahrscheinlich auch dazu kommen, dass, wenn ein Bürgerkrieg angezettelt wird, da ein absolut attraktiver Waffenmarkt entstehen kann. Und schauen wir einmal, ob Deutschland da nicht vielleicht doch ein paar Hintergrundinteressen hat. Und jetzt noch ein kleiner Veranstaltungstipp, ein Tipp-Top-Tipp, falls Sie die Woche noch Zeit haben, noch bis Donnerstag, 24. Februar, findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi die IDEX statt, oder IDEX heißt es. Das ist die größte Rüstungsmesse im Nahen Osten, ja, hat gerade auch sehr günstig gelegen, und dort können Sie sich dann wieder eindecken mit den entsprechenden Produkten. Ich möchte darauf hinweisen, ist sehr beliebte Messe, ja, und möchte darauf hinweisen, dass auch deutsche Hersteller dort sehr, sehr gut vertreten sind. Fast 70 Firmen zeichnen ihre Leistungsfähigkeit, und durchaus nicht nur die bösen, bösen Großkonzerne, sondern viele ehrbare, tüchtige, tapfere Mittelständler. Und überhaupt muss man wirklich mal darauf hinweisen, dass wir Deutsche beim Rüstungsexport Spitze sind. Wir sind weltweit beim Export auf Platz 3 nach den Amis und den Russen. Und aufgemerkt, wir haben in den letzten 5 Jahren unsere Rüstungsexporte sogar verdoppelt. Verdoppelt, ja. Regierung schweigt dazu, ne? Es ist der einzige Erfolg, den sie beim Angeben nicht angeben, ja. Also, ja, natürlich ist es ein wenig verschämt, Kriegswaffen, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer, ist schon ein wenig blöd, redet man nicht drüber. Aber stellen Sie sich bitte mal vor, wir hätten in den letzten 5 Jahren unseren Export verdoppelt, nicht bei Kriegswaffen, sondern sagen wir mal bei Regenschirmen. Bei Regenschirmen. Wird Herr Brüderle durchs Land ziehen und sagen, da unser Volk Schwarz-Gelb hat sogar das schlechte Wetter erfunden, ja? Nein, Sie schweigen ein wenig drüber. Ist Ihnen doch ein wenig peinlich, das, ich kann es ja auch verstehen. Überlegen Sie mal, Ihre Tochter arbeitet im Buff, ja? Dann erzählen Sie als Vater jetzt auch nicht jedem, warum Sie so viel Geld haben, ja? Nein! Dann schweigen Sie diskret, und in Ihren ruhigeren Momenten denken Sie, nicht schön fürs Mädle, aber so ist das Leben. Und wenn sie es nicht macht, macht es halt der andere. Ja? Also, ja, so ist es. Also, die deutsche Rüstungsindustrie, eine echte Erfolgsgeschichte der Rüstungsindustrie. Die Hermes-Kreditbürgschaften sind von ein paar Millionen inzwischen auf Milliarden gestiegen. Also Dopp allerdings aufgemerkt, es gibt dunkle Wolken am Horizont für die deutsche Rüstungsindustrie. Allein die Bundeswehr will 9 Milliarden Euro einsparen. 9 Milliarden, das kann man auf dem Heimatmarkt kaum noch ausgleichen. Weil, Entschuldigung, die paar gymnasialen Amokläufer, gell, das ist gut gemeint, aber auf die Fläche gesehen auch keine Lösung. Ja? Also, ja, tun Sie nicht so, ho, ho, ho. Ihr Heuchler, es geht um Arbeitsplätze. 80.000 Menschen in Deutschland arbeiten in der Rüstungsindustrie. 80.000 erwirtschaften einen Jahresumsatz von 16 Milliarden. Das sind 200.000 Euro pro Beschäftigten im Jahr. Klingt gut, aber Moment. Die deutsche Tabakindustrie hat 10.000 Beschäftigte und erwirtschaftet 20 Milliarden im Jahr. Das sind 2 Millionen pro Kopf. Klingt schon besser. Andererseits, das Ganze bei nur 40.000 Rauchertoten im Jahr in Deutschland, sind pro Beschäftigten 4 Tote. Da schätze ich mal, ist die Rüstungsindustrie ein wenig effektiver. Ja? Also, ja. Ja, 1:0 für die Wehrtechnik. Aber eins ist arschklar, es braucht neue Märkte. Es braucht natürlich neue Märkte. Und deswegen hat ja die schwarz-gelbe Regierung schon im Koalitionsvertrag ein kleines Wörtlein ausgetauscht. Sie sprechen nicht mehr von restriktiven Waffenexporten, sondern von verantwortungsbewussten. Verantwortungsbewusst. Harmonisierung mit EU-Recht, Bürokratieabbau. Sie wollen einfach mehr Waffen verkaufen, ist ja auch logisch. Und deswegen haben wir, die Deutschen, den Griechen, als sie schon restlos pleite waren, noch die U-Boote aufgezwungen. Aufgezwungen haben wir es denen. Und noch 223 gebrauchte Panzerhaubitzen hinterhergejagt. Und überall hat man die Griechen Vorschriften gemacht, wo sie sparen sollen. Aber bloß nicht beim Rüstungsetat. Aber warum auch? Warum auch? Schauen Sie, das Rüstungsgeschäft steht auf 3 Säulen. Lüge, Heuchelei, Korruption. Und die Politik ist hier nur Erfüllungsgehilfe. Ja, und jetzt schreiben Sie mir Ihre Mails, belzig, Ökofaschist. Das ist ja alles ganz anders, das ist ja polemisch und ungerecht. Ja, kann sein, aber schauen Sie, wenn es ich nicht sag, sagt es halt der andere. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Ja. Niemandsland. Haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren? Mamita mia, so schlecht beraten, so schlecht beraten. Madrid, du wunderbare, Madrid, du wunderbare, Mamita mia, dich wollten sie nehmen, dich wollten sie nehmen. Nicht schämen, brauchst du dich nicht schämen. Und meinen und alle deine Tränen und alle deine Tränen, Mamita mia, die werden wir rächen, die werden wir rächen. Und die verfluchte Knechtschaft, und die verfluchte Knechtschaft, und die verfluchte Knechtschaft, Mamita mia, die werden wir brechen, die werden wir brechen. Die Herren Generale, die Herren Generale, die Herren Generale, Mamita mia, haben uns verraten, haben uns verraten, haben uns verraten. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión, 23 años. Contrabanda es la mejor radio del mundo. Schön ist zu hören, Die Gruppe heißt Das Messer, ein meiner Meinung nach wunderbares Lied von der Gruppe Das Messer, Neonlicht. Wir haben jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer eine Art politisches Lehrstück auf dem Programm. Das Lehrstück heißt, die ertappten Diebe, die legalen Verbrecher müssen sich vor der Öffentlichkeit verantworten. Wie verantworten sich legale Verbrecher vor der Öffentlichkeit, zum Beispiel in einem parlamentarischen Anhörungsverfahren? Also ja, zuerst mal muss man ja unseren Regierenden dankbar dafür sein, dass die überhaupt also zur Verantwortung ziehen, ist natürlich ein großes Wort, da kann man sich ja schöne Sachen drunter vorstellen, aber in unsere Demokratie wird es dann so, weil natürlich man davon ausgeht, dass sie irgendwie die Bevölkerung insgesamt geschädigt haben mit ihren Geschäften, muss also die Regierung sie irgendwie jetzt vorladen und jetzt nicht ganz genau klar anhören oder ist das ein Untersuchungsausschuss? Jedenfalls kommen die ins Parlament und dann dürfen die Abgeordneten da ihre Fragen stellen. Ein Abgeordneter, der da sehr aktiv ist, ist der Abgeordnete einer kleinen linksnationalistischen Minderheit. Der junge Mann heißt David Fernandez. Der ist gewählt worden mit 110.000, 115.000 Stimmen bei den letzten Regionalwahlen. Hören wir da einfach mal rein. Gracias, Presidenta. Y buen día, diputats y imputats. Y buen día también, impunitat. Y, obviament, com la resta, la majoria de la resta de grups, no acceptarem les explicacions de guardar un silenci, que òbviament és complicitat. Ja, also schon dieser Anfang ist eigentlich ungewöhnlich für so eine Situation. Dieser Vertreter von dieser Partei, KUB, sein erster Satz, den er sagt, guten Tag, ich begrüße die Abgeordneten, die Angeklagten, beziehungsweise die Beschuldigten, und ich begrüße auch wieder mal die Straflosigkeit. Ne? Also solche frechen Töne ist man eigentlich nicht gewohnt da. Ne? Und da kommt einem dann der Verdacht, dass vielleicht doch nicht alle Politiker von vornherein schlimm sind und verkauft sind. Also vielleicht sind es nur 99,9% und das wäre also eine Ausnahme jetzt, dieser Mensch. Welche Fragen stellt er denn diesen Herrschaften, die da sitzen? Ja, also bevor er seine erste Frage stellt, sagt er noch mal, also selbstverständlich werden wir ihr Stillschweigen nicht akzeptieren mit diesem Schweigen, weil die sich eben die ganze Zeit weigern, auf seine Fragen zu antworten, entlarven sie sich selbst, ja. Und dann sagt er der Staatsanwaltschaft für Antikorruption, hat sie beide, Herr Pagés und Herr Troiano, schon als vermutliche Delinquenten eingestuft, wegen illegaler Bereicherung und Veruntreuung, weil sie Riesenpensionen und Gehälter in Millionenhöhe eingestrichen haben. Und wir würden gerne wissen, wie man so eine Plünderung organisiert. Das sind doch wirklich mal sympathische Fragen. Das ist das, was wir alle denken. Ja. Diese zwei angesprochenen Diebe, die sich da die Taschen vollgestopft haben von öffentlichen Geldern, von Sparkassen, wo wirklich die kleinen Leute voller Vertrauen seit Jahrzehnten ihre Spargroschen, ihr sauer erarbeitetes Geld hinbringen, die sitzen da wie die Ölgötzen, die verziehen keine Miene, es sind hässliche alte Männer, so weit über 60, sitzen da in ihren teuren Anzügen, in ihren Luxuskrawatten und gucken einfach vor sich hin ins Leere und beantworten keine einzige Frage. Es ist eine Schande, es ist ein Jammerbild, aber zumindest hat man sie an einer Art öffentlichen Pranger Ich hätte diese Leute gerne auf dem Marktplatz in so einer Art, in so einem Klodeckel, wo nur noch der Kopf rausguckt und dann darf man die mit Eiern bewerfen. Ja, das wäre eigentlich also das richtige Verfahren. Abgesehen von seinen Fragen, das Schöne an dieser Szene hier ist natürlich, dass die betröppelten Gesichter, die sich das nicht anmerken lassen wollen, wie peinlich für sie das ist, oder also was für eine Frechheit, was der sich erlaubt, so denken die eben. Und dann sagt er, jeder Raub braucht Komplizen, braucht eine gewisse Verdunkelung. Wie haben Sie denn Ihre Privilegien abgesichert? Und die der Direktion, zum Beispiel konkret am 18.11.2010, ne, mit welchen Argumenten haben Sie das gemacht, nachdem wir doch damals schon 3 Jahre Krise hinter uns hatten? Ne? Und dann macht er eben nach jeder Frage eine Pause und dadurch werden die dann noch nervöser. Die Präsidentin des Parlaments sagt dann, wenn die Pause noch länger wird, Sie halten sich an Ihr Recht zu schweigen, bitte fahren Sie fort. Und er sagt, gut, ich halte mich an mein Recht zu fragen. Das heißt, es hat auch hier und da eine kleine Sympathie von Seiten einer anderen Herrschaftsdame für diese Delinquenten, die blitzt da durch. Ne? So nach dem Motto, fragen Sie weiter, lassen Sie die armen Männer da noch nicht so lange... Eigentlichen Pausen ein bisschen abkürzen, das war in ihr Interesse. Also worum geht's da? Die, das sind zwei, die wichtigsten Leute damals von einer Kasse, von der Sparkasse. Bis vor kurzem gab's ja noch Sparkassen und Banken, jetzt gibt's nur noch Banken, weil die eben alle gleich schlecht gewirtschaftet haben und sich die Taschen vollgestopft haben. Und in dem Fall die Caixa Penedès. Und dann bei denen kommt noch dazu, die haben das über 10 Jahre lang gemacht. Ja, also diese beiden, die da jetzt angehört werden und zusammen mit noch 3 anderen, davon ist einer inzwischen gestorben, ne, die haben sich also ihre Pensionsansprüche da dann selber zurechtgelegt, Versicherung, Lebensversicherung, und haben so alles zusammen 31 Millionen abgegriffen. Ne? Und dann fragt er zum Beispiel, haben Sie vor, Herr Pagés, die 11 Millionen, die Sie zu Unrecht eingesteckt haben, zurückzugeben? Und Sie, Herr Troiano, die 6 Millionen in der heutigen Situation mit 30% Arbeitslosigkeit, ne, wo es nur in Katalonien inzwischen 2 Millionen von Personen im Amt in Armut sind, ne, und Sie verdienen sich eine goldene Nase. Was ist Roschita? Wieder Schweigen, tödliches Schweigen. Die Herrschaften gucken. Quants préstecs van concedir als partits polítics entre 2003 i 2011? Quants van refinançar? Quants van refinançar, entre cometes? Ja, diese Frage ist auch sehr gut. Wie viel Darlehen haben Sie politischen Parteien gegeben? Ja, ja. Und was ist denn dann passiert? Wurden die zurückbezahlt oder wurden die refinanziert? Also Sie müssen es noch nicht so schnell zurückzahlen, sondern Sie haben noch mal 10, 20 Jahre länger Zeit. Ne? Das war auch eine interessante Frage. Ja. Und dann, oder zum Beispiel... Fragt er sie, dass es Betrug ist, älteren Leuten, die keinerlei Finanzkenntnisse haben, ihre Vorzugsbeteiligungen anzudrehen, ne? Auf diese Art und Weise, durch Lug und Trug, haben die von älteren Leuten hauptsächlich 417 Millionen abgegriffen, ne? Die betrogen darum. Ne? Und dann auch schön fand ich zu einem von denen, sagt er, Sie sind eine Koryphäe der Finanzen und der kreativen Finanzierung. Und Ihre Prognose war damals, genau, da wurde dann diese Bank zusammen mit anderen, oder diese Caixa, zusammen mit anderen Caixas fusioniert zu Mare Nostrum. Ne? Und da fragt er jetzt damals bei dieser Fusion, haben Sie als Koryphäe gesagt, in 3 Jahren wird diese neue Bank Mare Nostrum 700 Millionen Gewinn machen. Inzwischen sind die 3 Jahre um und wir haben 3 Milliarden Verlust. Was sagen Sie denn dazu? Die sagen wieder nichts. Wir haben hier die langen Schweigepausen in dem Video. Usted, señor Pagès, es un crack de las finanzas, es un mag de la comptabilitat creativa. Va anunciar que en Banca Mare Nostrum en 3 anys tindria 700 milions. Ja, was du gerade gesagt hast, Sie sind ein Crack der Finanzen, Sie gelten als Finanzkoryphäe. Was ist da passiert mit den 3 Milliarden Verlusten? Haben Sie da etwas hinzuzufügen? Wie erklären Sie das der parlamentarischen Gruppe, den Bürgern und der Demokratie, was passiert ist? Wieder schweigen. Entre dins dels delictes que li ha imputat la fiscalia. Entre dins ja sabem com ens hem carregat el sistema de caixes que va néixer fa més de 100 anys. Er meint auch zu Ihnen sehr vorwurfsvoll, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass sie das ganze Sparkassensystem kaputt gemacht hat, das 100 Jahre gebraucht hat, um in diesem Land zu entstehen? Also die und natürlich alle anderen Sparkassen auch. Ne? Der Unterschied ist eben der zu einer privaten Bank, dass da die öffentliche Hand mit drin steckt bei diesen Sparkassen. Und da werden die praktisch, die Direktoren oder die Präsidenten, eingesetzt von den Politikern, von den jeweiligen Politikern. Und es ist eben gerade kein Einzelfall, ne? Diese Caixa Penedès. Ne? Jetzt genau die gleiche Situation im Grunde ist bei einer anderen, bei der CAM aus Alicante. Ne? Genau die gleichen Directivos haben die Bank ausgeplündert mit Riesengehältern, Boni, gigantische Abfindungen. Und natürlich dann das Loch in diesem Fall wurde gestopft, wie von dem Garantiefonds wurden 5 Milliarden reingepumpt. Ne? Und nachdem die dann also saniert war, dann hat die andere, eine größere Bank, die gekauft für 1 Euro. Die Bank der Sabadell, ne? Galicien, genau der gleiche Fall. Caixa Nova, Caixa Galicia fusionieren. Ne? Erstmal gehen 3000 Arbeitsplätze flöten dadurch und auch Zehntausende von älteren Leuten in Galicien wurden auch wieder geprellt mit diesen Vorzugsbeteiligungen. Und bevor diese Fusion passiert ist dort, haben die ihre eigenen Verträge mit der Bank umgeändert und haben dann nochmal Ansprüche von 19 Millionen abgesahnt, die sie sich dann rechtzeitig noch vor der Fusion so gesichert haben. Andere Fälle, Caixa Madrid, Rato, Blesa, ne? Blesa, dieses, man darf ja keine beleidigen aussprechen, der saß 24 Stunden im Knast und schon war er wieder draußen. Ne? Und der Richter wurde bestraft, der ihn reingebracht hat. Ja, die genau. Diebe bestrafen die Richter. Sie. Oder schon länger her, aber genauso aktuell, Narcís Serra, früher unter den Sozialisten Verteidigungsminister, glaube ich, Kulturmensch, hat ein Klavier zu Hause und spielt da manchmal, ne? Der war der Schöpfer praktisch dieser Umwandlung von Caixa Catalunya in Catalunya Caixa, da schau her. Ne? Und seine erste Maßnahme war, die Gehälter der Manager um 50% zu erhöhen. Ne? So schafft man sich natürlich erstmal eine Clique von Komplizen, die dann auf deiner Seite sind und mit dir zusammen die Plünderungsmaßnahmen weitertreiben. Wer erinnert sich noch, dass Ende der 80er, Anfang der 90er hat ein Bruder von George Bush, Jeb Bush, das amerikanische, US-amerikanische Sparkassensystem im Mittelwesten auf gleiche Art ruiniert, hat sich die Taschen vollgestopft, die Sparkassen wurden geplündert, kleine Leute, Farmer, kleine Malocher wurden ausgeplündert, ausgenommen, auch mit einem ähnlichen System, mit diesen sogenannten Preferentes, mit diesem Präferenzensystem, wo man den Leuten einfach das Geld wegnimmt, die 20 Seiten lange Verträge unterschreiben lässt, besonders alte Leute, die keine Ahnung haben, und dann sind es eben die kleinen verschachtelten Klauseln, die sie noch nicht mal verstehen können, weil das unglaubliche Schachtelsätze sind, mit denen man ihnen dann praktisch den Strick dreht, an dem man sie aufhängt. Solche Sachen sind geschehen, solche Sachen haben Tradition in dieser kapitalistischen Raubtierwelt, in der wir uns mittlerweile befinden. Und wir haben hier eine Meldung auf dem Tisch liegen, die werde ich gleich im Katastrophenblog verlesen. Werner, du wirst es nicht glauben, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Räuberische EU-Pläne, Brüssel will an die Spareinlagen. Es ist nämlich ein internes Papier bekannt geworden, wo einem wirklich alle Alarmglocken schrillen müssten. Aber ich würde sagen, bringen wir erstmal ein Lied, wir haben jetzt sehr viel gesprochen und danach kommen die Katastrophen und da können wir noch weiter über diese Themen sprechen. Japanik, Libertatia. Libertatia war eine Piratenrepublik, die frei von Ängsten, ohne Geld funktionierte. Und Japanik hat dazu ein Lied gemacht, Libertatia. Ich wünsch mich dahin zurück, wo's nach vorne geht. Ich habe Back to the Future die Uhr gedreht. Space is the place, der die Flüchtigen liebt. Ganz wie jeder Anfang in Trümmern liegt. Not sans vampier, but sans batterie. Um uns die Welt in uns Galaxie. Wo wir stehen, könnte immer alles sein. Und wenn ich alles sag, ist klar, dass ich nur eines mal. One world, one love, libertation. Wo wir nicht sind, wollen wir nicht hin. Ein Satz, der sich von selber singt, auf dass man eines nicht vergisst. Dieses Land hier ist es nicht. Fresh fruits in unknown places. One world, one love, no nations. Wo wir sind, ist immer Libertation. Worldwide befreit von jeder Nation. Wo wir sind, ist immer Libertation. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ja, David Fernandez im katalanischen Parlament. Werner, das, ein paar Schlussworte. Wie geht das Ganze aus? Ja, also schon gegen Ende hin sagt er dann zu den beiden, sie kommen heute hierher und schweigen sich aus, ne? Und wenn sie nachher gehen, dann lachen sie sich ins Fäustchen, ne? Dann ist diese unangenehme halbe Stunde vorbei, ne? Aber was sie sich unter den Nagel gerissen haben, das haben sie dann immer noch in der Tasche, ne? Andere, wie sie, wurden begnadigt oder waren gerade mal einen Tag im Gefängnis. Sie wissen, dass Sie unantastbar sind. Für mich ist es eine Schande und es ekelt mich an, dass die Banker hierher kommen und sich über uns lustig machen. Und dann noch ganz direkt, guckt sie natürlich immer an, diese zwei Typen. Ne? Wissen Sie, was die Omerta ist? Also das Gesetz des solidarischen Schweigens innerhalb der Verbrecher. Wissen Sie, was die Mafia ist? Diese kriminelle Vereinigung, die ausschließlich ihre privaten Interessen verfolgt. Kennen Sie die Omerta? Kennen Sie die Mafia? Kaufen Sie sich einen Spiegel und schauen Sie rein. Dann sehen Sie das Gesicht der Mafia und der Omerta. Es hat Nobelpreisträger für Wirtschaft gegeben, die gesagt haben, solange die Verantwortlichen für die Krise nicht im Gefängnis sitzen, solange werden wir aus der Krise nicht rauskommen. Per interessos purament privats. Saben què és la Omerta? Saben què és la màfia? Això és Niemands Land. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, frecuencia modulada. Samstag, 22. Februar 2014, die gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit den 100 Sekunden der ARD. Schau in 100 Sekunden. Machtkampf in der Ukraine. Die Demonstranten in Kiew und im Westen des Landes lehnen den gestern zwischen Regierung und Oppositionsführern ausgehandelten Kompromiss ab. Sie fordern in einem am Morgen abgelaufenen Ultimatum den sofortigen Rücktritt von Präsident Janukowitsch. Dieser hat Medienberichten zufolge Kiew verlassen. Kipping für Sonderermittler in Edati-Affäre. Die Vorsitzende der Linkspartei sagte der Rheinischen Post, noch immer seien zentrale Fragen unbeantwortet. Ein Sonderermittler sollte nun mögliche Gesetzesverstöße aufklären. Seit Tagen wird darüber gestritten, ob die Weitergabe von Informationen in der Edati-Affäre rechtmäßig war. Vereidigung der neuen italienischen Regierung. Der künftige Ministerpräsident Renzi und seine Minister legen am Vormittag ihren Amtseid ab. Der Sozialdemokrat hatte gestern von Präsident Napolitano den Auftrag zur Regierungsbildung angenommen. Der 39-jährige Renzi will das EU-Krisenland Italien grundlegend reformieren. Tote bei erneuten Protesten in Venezuela. Laut Innenministerium starben bislang mindestens 9 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. Die Demonstranten werfen der linksgerichteten Regierung vor, nichts gegen Korruption, Kriminalität und Inflation zu unternehmen. US-Außenminister Kerry sprach von einem so wörtlich inakzeptablen Gewalteinsatz. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Schalke und Mainz trennten sich am Abend 0:0 unentschieden. Schalke bleibt damit Vierter. Mainz hält auf Rang 7 weiter Kontakt zu den Europa-League-Plätzen. Das Wetter. Von Westen ziehen Regenwolken über das Land. Sonst überwiegend freundlich, an den Alpen etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Das waren die vermischten Nachrichten in 100 Sekunden von der Tagesschau. Vom heutigen Samstag, dem 22. Februar 2014. Brüssel. Brüssel will an die Spareinlagen. Ein bekannt gewordenes internes Papier müsste die Alarmglocken schrillen lassen. Es ist haarsträubend. Unter dem Titel Die EU-Kommission will persönliche Ersparnisse der Bürger verwenden, um langfristige Finanzierungslücke zu schließen, veröffentlichte die Nachrichtenagentur Reuters am 12. Februar schon Schlüsselpassagen aus einem ihr zugespielten internen Dokument. Darin bestätigen sich nicht nur die auch von der Presse und der jungen Welt seit Jahren wiederholten Warnungen, wonach die Finanzkrise nicht nur nicht vorbei ist, sondern dass notfalls nach den Steuergeldern auch noch die privaten Ersparnisse per Dekret herangezogen bzw. beschlagnahmt werden sollen, um die von den Banken verursachten Löcher zu stopfen. Die Spareinlagen der 500 Millionen Bürger der Europäischen Union sollen verwendet werden, um langfristige Investitionen zu finanzieren, um die Wirtschaft anzukurbeln und um die von den Banken seit der Finanzkrise hinterlassene Lücke zu schließen, heißt es laut Reuters in dem EU-Papier. Was noch nicht darin steht, aber aus dem Kontext des Dokuments hervorgeht: Die Verwendung in Anführungsstrichen der privaten Rücklagen könnte auch ohne Einwilligung der Sparer stattfinden und ganz im Ermessen der EU liegen. Ein weiterer Putsch wäre das, ein weiterer Finanz-Militärputsch, wenn man das so nennen darf. Die Finanzwebseite Zero Hedge nennt das weniger dramatisch oder diplomatisch eine Konfiszierung der Sparguthaben. Jawohl. Die im besagten EU-Dokument angesprochene, von den Banken hervorgerufene Lücke macht deutlich, dass sich in den 28 EU-Mitgliedsländern sowohl die Wirtschaft als auch die öffentliche Hand schon seit längerer Zeit nicht mehr auf den Bankensektor als Kreditgeber für ihre mittel- und langfristigen Projekte verlassen können. Tatsächlich ist einer Grafik der Europäischen Zentralbank von Anfang 2014 zu entnehmen, dass die Kreditvergabe der Geldhäuser an die Privatwirtschaft praktisch eingestellt worden ist. Mit einer Wachstumsrate von über 11% hatte sie im Jahr 2007 einen Höchststand erreicht, um dann 2008 in den Sturzflug überzugehen und 2010 auf knapp unter Null zu fallen. Es kommen also mehr Rückzahlungen als Neukredite vergeben werden. Eine Verschnaufpause im Jahr 2011, bei der die Kreditvergabe mit 2,2% wieder im Plus war, hielt nur kurze Zeit an. Dann sackte sie erneut ab und bewegt sich derzeit im negativen Bereich. Was heißt, die ausstehenden Bankkredite an die Privatwirtschaft schrumpfen immer schneller. Für unser Wirtschaftssystem des kreditfinanzierten Wachstums bedeutet das Rezession. Keineswegs Erholung oder Aufschwung, wie es in den Medien zu lesen ist. In dem EU-Dokument steht auch, dass die Banken Brüssel für den Rückgang ihrer Kreditvergaben verantwortlich machen. Sie beschwerten sich, dass ihnen von den Finanzaufsichtsbehörden nach der Krise neue Regeln zur Risikoabwägung aufgezwungen worden seien. Diese Vorschriften zwängen sie zu viel größeren Sicherheitspolstern an Kapital und Liquidität und zur Zurückhaltung. Davon allerdings ist wenig zu merken, wenn es darum geht, mit fast zinslosem Zentralbankgeld an den internationalen Finanzcasinos zu zocken. Berlin, Thema Steuerhinterziehung. Steuersünder können wohl weiterhin einer Strafe entgehen, indem sie sich selbst anzeigen. Parteiübergreifend sprechen sich immer mehr Finanzminister der Länder für die Beibehaltung des umstrittenen Instrumentes aus. Die Selbstanzeige bietet Steuersündern eine vernünftige Brücke, um zur Ehrlichkeit zurückzufinden, das sagt der thüringische Finanzminister Wolfgang Voss von der CDU. Der Koordinator der SPD-regierten Länder im Bundesrat, Carsten Kühl, sieht in der Selbstanzeige sogar eine Voraussetzung, um mit der Schweiz einen automatischen Informationsaustausch über Steuerdaten zu vereinbaren. Keine Schweizer Bank hat ein Interesse daran, ihre Kunden schutzlos der deutschen Justiz auszuliefern, so der rheinland-pfälzische Finanzminister. Die Selbstanzeige erleichterte es den Institutionen, die Steuerhinterzieher zur Offenbarung zu drängen. Ohne Beibehaltung der Selbstanzeige werden wir den automatischen Informationsaustausch in Europa deshalb kaum bekommen. Auch die grüne Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Frau Monika Heinold, betrachtet die Selbstanzeige pragmatisch. Zitat: Sie hat meinem Land seit 2010 über 160 Millionen Euro mehr an Steuern eingebracht. Davon kann ich Universitätsgebäude sanieren und den Krippenausbau vorantreiben. Der Staat dürfe sich allerdings nicht zu nachsichtig geben. Steuerhinterzieher zeigen sich nur an, wenn sie Angst haben, dass wir sie in Handschellen vom Golfplatz holen. Deshalb müssen Bund und Länder eine Sprache sprechen, die auch auf Golfplätzen verstanden wird. Das waren nun klare Worte von einer grünen Politikerin zum Thema Golfplatzkriminelle. Thema Rüstung, wie eingangs dieser Niemandslandsendung schon gesagt, die Rüstungsindustrie blüht, die Rüstungsindustrie braucht Krisen und Kriege und Krisenherde und Bürgerkriege, um weiter ihre Waffen zu verkaufen. Besonders Deutschland ist ein unglaubliches Rüstungsland. Parlamentarier von Union und SPD lehnen aber die Schaffung eines Gremiums im Bundestag ab, das die Vergabe von Rüstungsexporten transparenter machen soll. Das Problem ist, es werden Waffen verkauft, die dann weiter an Drittländer verkauft werden, wo man nicht mehr kontrolliert, in wessen Hände sie gelangen. Dabei gibt es Gesetze in Deutschland, die verbieten es, Waffen in sogenannte Spannungsgebiete zu liefern. Verbieten es aber nicht, Waffen an jemanden zu liefern, der diese Waffen dann in Spannungsgebiete weiterverkauft. Seit Jahren ist das ein Problem, das diskutiert wird. Die Grünen unternahmen bei einem Treffen der parlamentarischen Geschäftsführer vor 2 Wochen einen Vorstoß für die Gründung eines Ausschusses, wie gesagt, nach dem Vorbild des Kontrollgremiums für Geheimdienste. Die dort unter Geheimhaltung tagenden Parlamentarier würden über Entscheidungen des Bundessicherheitsrats informiert, indem die Regierung über heikle Exportanfragen deutscher Rüstungsfirmen entscheidet. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte jüngst in einem Interview eine restriktivere Genehmigungspolitik in Aussicht gestellt und eine stärkere Parlamentsbeteiligung für wünschenswert erklärt. Zwischen Worten und Taten tut sich bei den Sozialdemokraten ein großer Widerspruch auf, kritisiert die Grünen-Abgeordnete Katja Keul. Die Rüstungsexpertin erinnert daran, dass die SPD noch in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam mit ihrer Partei ein solches parlamentarisches Gremium gefordert habe. Jetzt allerdings will man davon natürlich nichts mehr wissen. Man ist an der Macht und arrangiert sich da mit den Herrschaften, den Herrschenden. Und eine Auswirkung da zu diesem Thema, ne, was wir ja in den letzten 2 Wochen schon öfter angesprochen haben, die Situation der Immigranten hier, die aus Afrika kommen hauptsächlich. Ja. Viele fliehen aus ihren Ländern, weil es dort Bürgerkrieg gibt. Ja. Sudan, Mali, Niger, wo du hinguckst, Kongo. Die Leute hauen ab, weil die deutsche Rüstungsindustrie und andere natürlich, Israel zum Beispiel, die verdienen sich dumm und dämlich, ja, und dann die Leute müssen abhauen aus ihrem Land, versuchen nach Europa zu kommen. Und was passiert da, wie wir gesehen haben, jetzt wieder in Ceuta, ne, da versuchen die vom Wasser aus ans Land zu schwimmen und die Guardia Civil schießt mit Aufstandsbekämpfungsmitteln auf diese Leute, die im Wasser sind. Also in diesem Fall mit Gummigeschossen und auch mit Rauchgranaten. Jetzt hat man wieder die Videos gesehen, die Polizei zuerst nicht rausgerückt hat, ja, und gelogen hat. Zuerst haben sie gesagt, wir haben überhaupt keine Waffen eingesetzt, dann nur zur Abschreckung. Ja, die wollen die Leute abschrecken, damit sie im Wasser bleiben und nicht an Land kommen. Ja. Und der Innenminister hier, Fernandes heißt er, nachdem die ganzen Lügen jetzt rauskommen, die sie uns aufgetischt haben, Tage und Wochen lang, sagt er doch, cumplir la ley no es tan fácil como se ve desde unsicheren. Das sagt er, also auf Deutsch, ne, das Gesetz zu erfüllen, gesetzmäßig zu handeln, das ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Vom Sofa aus. Sagt der Innenminister, der oberste Chef aller Polizisten im Land, ja, außerdem vom Opus Dei, ja, und verteidigt die Handlung seiner Untergebenen, ne, Opus Dei, man soll, da haben wir doch so gelernt im Religionsunterricht, ne? Man soll seinen Nächsten lieben, ja. Aber von christlicher Nächstenliebe ist da nichts zu spüren, wenn der den erlaubt, auf die Immigranten zu schießen. Und auf den Videos, da sieht man dann auch, also die Guardia Civil mit ihren Gewehren, ne, und hört dann auch in dem Moment, wo die auf die schießen, dass die schreien, vamos, cabrones. Ne? Also die beleidigen diese Immigranten noch, ihr Arschlöcher. So geht's dazu. Ne? Ja, das ist diese erzogene, im faschistischen Sinne erzogene Polizei, die auch auf Mädchen einschlagen, die gegen die Abtreibung demonstrieren. Wir haben da Videos gesehen, die sind wirklich schrecklich. Da sieht man eine Gruppe von hormonhochgezüchteten, im Kraftstudio muskelbepackten Bullen. Die schlagen in Madrid auf einem zentralen Platz auf eine Gruppe von jungen Mädchen ein, die da einfach nur stehen, die nichts gemacht haben. Solche Leute sind einfach Faschisten. Die werden dazu erzogen, die werden in Uniformen gesteckt und denen wird auch ein Feindbild eingetrichtert. Ob man das Gehirn welche nennen soll oder kann, ist ja eigentlich egal. Jedenfalls, die werden als Schläger ausgebildet und als Mordinstrumente und per Knopfdruck schießen die dann gegen die Untermenschen, die ihnen vorher markiert wurden. So drastisch funktioniert leider der Polizeiapparat in einem repressiven Staat. Ich habe gestern oder vorgestern zufällig ein Video gesehen in YouTube, wo rauskommt jetzt, dass die Mossos, die Polizei von hier, von Katalonien, dass die in Israel Kurse besucht von einer Homeland Security AG, also könnte man übersetzen als Seguridad Ciudadana. Zufällig tut jetzt gerade die PP ein Gesetz vorbereiten mit diesem Titel. Ja. Und da ist ganz klar, wie die ausgebildet werden. Also da geht es um Schusstechniken, Nahkampf, Häuserkampf. Und ganz klar, als Polizei, ja, geht es nicht gegen einen äußeren Feind, um das Land zu verteidigen, sondern der Kampf gegen die eigene Bevölkerung. Das lernen die da. Und diese Kurse, zwei Wochen, kosten 4.000 Euro pro Polizist. Ne? Dreimal darf man jetzt raten, wer das zahlt. Ja. Und dann ist da auch eine Kundenliste, was jetzt Spanien betrifft, das heißt Guardian Spain. Da ist unter anderem, besuchen dann nicht nur die Guardia, Mossos, das Guardia von hier, sondern auch die Guardia Civil, die Erzainza, das ist die Polizei im Baskenland, und Mitglieder vom spanischen Königshaus. Ja. Und also die werden so abgerichtet, ja, dann funktionieren die wie Automaten und dann fragen die sich nicht mehr, ist das ein junges Mädchen oder ist das ein Immigrant oder ist das ein Terrorist, dann funktionieren die einfach, ja, und führen die Befehle aus oder auch nicht und machen das eigenhändig aus Lust und Laune. Ich bin überzeugt, dass wenn man solchen Leuten sagen würde, ihr müsst jetzt die Leute da festnehmen und vergasen, das würden die tun. Ja. Vorgestern in Madrid gab es eine kleine Demonstration mit 100 Leuten aus der Nachbarschaft. Ja. Die haben protestiert gegen den Verkauf von öffentlichen Wohnungen, die man als Sozialwohnungen einrichten könnte an man private Spekulationsfonds. Ja. 100 Leute. Und dann ist eine Frau, die klebt so, wie sagt man, so kleine Aufkleber an Laternenpfahlen. Ne. Oh, das auf einmal fallen drei oder vier Polizisten über die her, reißen sie zu Boden und verhaften sie und wird abgeführt im, im Bullenauto. Ja. Also bei den Polizisten, Werner, würde ich als erstes ein psychologisches Gutachten einholen lassen, ob die überhaupt zurechnungsfähig sind, und würde die auch auf alle möglichen Drogen untersuchen lassen. Und dann würde ich ihnen erstmal die Uniform abnehmen. Wer sowas macht, anstatt diese Frau zu schützen, anstatt die Bürger zu schützen vor den internationalen Plünderern, schlägt man die nieder und schleppt die ab. Das ist unglaublich, aber es ist eigentlich würdig einer Diktatur. Kommen wir zum Thema Kiew. Polizei in Kiew wechselt auf Seite der Opposition, bringt der Spiegel ganz triumphierend hier auf seiner Homepage. Die ukrainischen Sicherheitskräfte haben sich in Kiew offiziell auf die Seite der Opposition geschlagen. So heißt es, man unterstütze den Wunsch nach einem schnellen politischen Wandel, heißt es in einer Erklärung des Innenministeriums. Zehntausende Demonstranten harren weiter auf dem Maidan aus. Zum gleichen Thema sagt die junge Welt, wackeliger Kompromiss, Ukraine, Präsident Janukowitsch macht Zugeständnisse, Deutschland und Polen vermitteln Übereinkunft mit Opposition, rechter Block will Kampf fortführen. Der ukrainische Staatspräsident Viktor Janukowitsch hat angekündigt, einige Forderungen der Opposition zu erfüllen. Er sagte am Freitagmittag in Kiew, er werde vorgezogene Präsidentschaftswahlen einleiten und den Weg für eine Rückkehr zur Verfassung von 2004 freimachen. Außerdem kündigte Janukowitsch die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit an. Die vorgezogenen Neuwahlen sollen im Dezember 2014 stattfinden. Sie bedeuten, was Janukowitsch angeht, eine Verkürzung seiner regulären Amtszeit um 3 Monate. Eine entsprechende Vereinbarung mit den Führern der parlamentarischen Opposition wurde am frühen Nachmittag in der Präsidialverwaltung unterzeichnet. Auf dem Maidan war die Lage nach den blutigen Kämpfen vom Donnerstag am Freitag ruhig. Am Morgen gab es einen kurzen Schusswechsel in der Umgebung des Parlaments. Unbekannte hatten das Feuer auf eine Einheit des Innenministeriums eröffnet, die den Beschuss erwiderte. Verletzt wurde niemand. Es scheinen auch Provokateure am Werk zu sein. Im Internet kursiert ein Video, das einen Schützen zeigt, der nacheinander Polizisten und Demonstranten beschießt. Das ist das, was wir letzte Woche auch über Venezuela gesagt haben. Das sind Provokateure, die beschießen beide Seiten. Das heißt, die haben ein Interesse an einem Krieg, an einem Bürgerkrieg. Wer dahinter steckt, könnten natürlich internationale Geheimdienste sein, Waffenhändler, Waffenindustrie. Es besteht offensichtlich in bestimmten Kreisen ein großes Interesse an so etwas. Bis zuletzt hielt der Zustrom von Regierungsgegnern zum Unabhängigkeitsplatz an. Allein aus Lwów in der Westukraine hatten sich weitere 600 potenzielle Kämpfer auf den Weg gemacht, so heißt es. Als großer Erfolg wurde gefeiert, dass eine Gruppe von 50 Polizisten aus dieser Stadt mit ihrem Kommandeur und ihren Waffen auf die Seite der Regierungsgegner wechselte. Die Verbitterung unter den Demonstranten war nach den Ereignissen vom Donnerstag noch gewachsen. Presseberichte zitierten Bürger mit den Worten, sie lehnten Gewalt ab. Aber durch den Polizeieinsatz vom Donnerstag habe Janukowitsch eine Grenze überschritten, ab der der Widerstand zur Pflicht wurde. Bleiben wir noch einen Moment im Spiegel. Der kommt mit verschiedenen weiteren Themen. Wo steckt Präsident Janukowitsch? Die Hauptstadt Kiew hat er verlassen. Dort haben Regierungsgegner die Kontrolle übernommen. Allerdings soll sich der ukrainische Staatschef noch im Land befinden. Oppositionsführer Klitschko will ihn nun vom Parlament absetzen lassen. Klitschko heißt, Deutschland will ihn absetzen lassen. Dann geht es um die Wirtschaft in der Ukraine. Um eine Wirtschaft zu übernehmen, muss man sie erstmal verschulden. Eine fremde Wirtschaft übernimmt man, indem man sie verschuldet. Ökonomen fordern westliche Milliardenhilfe für Kiew. Das wäre der erste Schritt für eine Kontrolle. Die Ukraine könnte ein Boomstaat in Osteuropa sein, jubelt der Spiegel auf seiner Seite. Und doch das Armenhaus. Überalterte Strukturen und Korruption plagen die Nation. Nun droht ihr der Staatsbankrott mit unabsehbaren Folgen für die globalen Finanzmärkte. Es sei denn, die Mitteleuropäer retten sie. Dasselbe Modell. Man will also ein Land übernehmen, indem man es in eine Art Schuldenkorsett reinpresst. Und ab da hat man es dann für die nächsten 50 Jahre auf eine Art Folterbank. Ein Bericht über Säuglingssterblichkeit in Griechenland, die steigt, Achtung, um 43%. Mehr Totgeburten, HIV, Neuinfektionen, Tuberkulose und Depressionsfälle sowie Suizide. Der dramatische Sparkurs in Griechenland hat einer Studie zufolge verheerende Auswirkungen. Eine Hilfsorganisation spricht von einer vollständigen Verletzung der Menschenwürde. Soweit ist es gekommen in Europa. Griechenland, das älteste demokratische Land in Europa. Korruption in China, Sicherheitschef von Peking festgenommen. Die Korruptionsermittlungen in China weiten sich aus. Einem Zeitungsbericht zufolge ist jetzt der frühere Sicherheitschef Pekings festgenommen worden. Er soll mutmaßliche Vergehen seines Vorgesetzten gedeckt haben. Pädophilie-Debatte in Deutschland, die verlorene Unschuld. Es gibt Nacktbilder von Kindern, mit denen ganz legal gehandelt werden darf. Das ändert sich womöglich bald und das ist gut. Doch die Debatte nach dem Fall Edati führt auch dazu, dass wir Kindern Körperlichkeit als Tabu vermitteln. Dazu gibt es einen Kommentar von Frau Silke Burmeester im Spiegel. Vielleicht ein paar Worte zu Olympia. Heute Norwegerinnen dominieren Massenstart. Es ist eine gewohnt starke Vorstellung der norwegischen Langläuferinnen. Im Massenstart liefern sich Johaug, Björgen und Steirer einen Dreikampf. Die Snowboarder Kober, Carstens und Bussler sind ins Viertelfinale eingezogen. Die Olympia-Highlights kann man überall verfolgen, wen das interessiert. Dann leider ein Dopingskandal bei einer deutschen Sportlerin. Verdacht auf Doping, Hausdurchsuchungen bei Biathletin Sachenbacher-Steele. Wegen des Verdachts auf Doping hat das Landeskriminalamt Bayern die Privatwohnung von Biathletin Efi Sachenbacher-Steele und den Olympiastützpunkt Ruhrpolding durchsucht. In einem der Gebäude wurden laut dem deutschen Chef der Mission Michael Vesper Nahrungsergänzungsmittel gefunden. Ja, sieht nicht gut aus für diese Sportlerin. Aber wie funktioniert Olympia? Ich wette mal, dass da alle auf irgendeine Art irgendwie mit irgendwas dopen. Sonst bringt man solche Höchstleistungen nicht so einfach. Gut, wir beenden hiermit offiziell den Katastrophenblock. Bringen ein Lied von Herrn T.S. Ullmann. Schalt das Radio ein, hört sie was am Rhein, auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein, hört sie was am Rhein, schalt das Radio ein. T.S. Ullmann ist der Sänger der Gruppe Tomte. Der hat 2 Alben bisher veröffentlicht, die er im Alleingang gemacht hat, unter seinem Namen T.S. Ullmann. Und Niemandslandhörer haben es vielleicht gemerkt, es sind starke Alben, die bringen es einfach. Ich mag diesen Sänger, der hat einen ganz tollen Sound geschaffen und die Texte sind wirklich spitze. T.S. Ullmann. Torf und Grog, zwischen Eigenheim und Mini-Rock, zwischen Schweinedisco über Dörfer Fahrradfahren, mit dem ständigen Wind, der von vorne kam. Ich hab mit Freunden gegen Zäune gepisst. Ich schwöre ein Gefühl, das du niemals vergisst. Wir standen auf dem Deich, wenn der Herbststurm kam. 100 Kilometer bis zur nächsten Autobahn, hier komm ich her. Hier bin ich geboren. Hier kommt ein Supermarkt auf 10 Personen, die in kaputten Ehen in 20 Häusern wohnen. Hier gibt es Restaurants, in die niemand geht, weil das Essen um Punkt 6 auf den Tischen steht. Hier gibt es Kühe auf den Weiden und Atomkraftwerke. Und Reben war noch niemals unsere stärkste Stärke. Haben hohe Himmel im tiefsten Blau. Hier nimmt man seine Jugendliebe noch zur Frau. Hier komm ich her. Hier bin ich geboren. Hier komm ich her. Aus dem Dorf, das Dorf nicht aus den Leuten. Und ich weiß nicht wirklich, was soll es bedeuten. Jetzt steh ich an der Ecke, Kreuzung Neu und B. Hole tief Luft, mache mich auf den Weg, dir zu zeigen, wer ich bin und woher ich komme. Über dunkelsten Wolken scheint immer noch Sonne. Klatsch ab und umarm mich, so sieht's aus. Das ist meine Straße und das ist mein Haus. Hier bin ich geboren. Hier komm ich her. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM con contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland. Ein herrlicher Tag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist Gott sei Dank nicht mehr so schwül warm, sondern es ist ein bisschen frisch. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Guten Morgen all jenen, die jetzt vielleicht erst aus den Federn gekrochen sind und die Sendung verpasst haben. Aber ich kann euch und Sie trösten, meine Damen und Herren, ab Montag, Dienstag im Podcast alles, was wir heute gebracht und besprochen haben, unter www.niemandsland.contrabanda.org. Kulturmäßig ist auch einiges immer auf dem Programm. Da gibt es immer genug zu sagen. Die Bären sind ja vergeben worden. Da werden wir gleich was zu sagen. Dann haben wir hier auf der Kulturseite der ARD eine Reportage über die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin für Literatur, Hertha Müller. Ein Tag im Leben von Hertha Müller. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Autorinnen und ausgezeichnet mit dem Literaturnobelpreis. Hertha Müller, ihr Werk ist die ständige Auseinandersetzung mit diktatorischen Regimen, mit einem Alltag unter Zwang. Eine Erfahrung, die sie als Deutsch-Rumänin zur Zeit des Ceausescu-Regimes selbst fast zerbrechen ließ. Da gibt es einen Film. Der Film zeigt eine Wortpoetin, die kein Literaturstar sein will. Das Ganze lässt sich auf dem Bayerischen Rundfunk sehen. Hertha Müller. Das heißt, wer zum Bayerischen Rundfunk Fernsehen Kultur geht, der kann sich diesen Film da anschauen. Gibt's kinomäßig was zu berichten hier in der Stadt? Nächste Woche ab Freitag nächste Woche gibt's in Kinos einen deutschen Film, Was bleibt? Von Hans-Christian Schmidt, und der wird hier laufen unter dem Titel Kenos Keda. Der ist von 2012, dieser Film, und nach dem, was ich so gelesen habe, scheint er ganz interessant zu sein. Also da geht es um Marco, glaube ich, so 30 Jahre oder ein bisschen älter. Der will eigentlich nur ein entspanntes Wochenende bei seinen Eltern auf dem Land verbringen. Und jetzt heißt es hier, doch als seine Mutter Gitte sich von ihrer jahrelangen Depression geheilt erklärt und ihre Medikation einstellt, beginnt die Fassade der glücklichen Familie zu bröckeln. Das Drama zeigt, wie leicht der vermeintlich harmonische Alltag einer bürgerlichen Kleinfamilie aus den Fugen geraten kann. Und daher der Titel, Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich alles wieder zum Guten wendet. Ich hab echt keinen Bock auf das Theater. Ausschlafen, futtern, gut ist. Seid ihr gut angekommen? Ja, alles gut. Seid ihr irgendwas im Busch? Bitte war so merkwürdig am Telefon. Unbedingt dieses Wochenende und kommt auf jeden Fall und so. Also was darf ich denn heute wieder nicht erfahren? Na, es ist alles okay. Ich hab gedacht, wir feiern ein Fest. Laden Leute ein, es ändert sich was. Sie ist seit Jahren eingestellt. Kein Mensch weiß, was passiert, wenn sie die Tabletten absetzt. Und wenn du sie mal ernst nimmst? Ich habe mein Leben in diese Ehe investiert. Jetzt möchte ich auch mal was für mich machen. Was man liebt, muss man loslassen. Wenn es zurückkommt, dann bleibt's. Und wenn nicht... Ich sag dir auch nicht die Wahrheit. Jakob. müssen aufhören, uns was vorzumachen. Aber zu welchem Preis denn? Mama? Ein kluger, nachhallender Film, sagt die Zeit. Großes Schauspielkino, die NZZ. Was bleibt? Ein Film von Hans Christian Schmidt. Ja, macht einen ganz guten Eindruck. Die Berlinale ist ja auch zu Ende gegangen. Die Bären wurden vergeben. Der Run auf die Bären ist vorbei. Der Hauptpreis ging an den chinesischen Film Bai Rian Hu und nicht an, wie erwartet, den Film Boyhood, der nur, in Anführungsstrichen, mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde. Aber ob diese Brüskierung wirklich alles ist, das von dieser Berlinale in Erinnerung bleiben wird, es wäre ungerecht gegenüber dem tollen Gewinnerfilm und gegenüber einem Wettbewerb, der so viel mehr zu bieten hat. Mehr Höhepunkte genauso wie mehr Tiefpunkte. Das Schwanken zwischen den Extremen erlebte jeder, der die vier deutschen Wettbewerbsbeiträge sah. Der Beste, das Religionsdrama Kreuzweg von Dietrich Brüggemann, gewann den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Der Schlechteste, zwischen Welten von Feo Aladag, wurde mit den lautesten Buhrufen bedacht. Was dieser unbeholfene Film über den deutschen Bundeswehreinsatz in Afghanistan in einem internationalen Wettbewerb zu suchen hatte, ist kaum nachvollziehbar. Dass sich Aladag, die auch das Drehbuch schrieb, bei anderen zeitgenössischen Filmen und Serien über Auslandseinsätze bediente, ist das eine nennenswerte Manko. Dass der Film nur durch Judith Kaufmanns tolle Kameraarbeit überhaupt zusammenhielt, das andere. Aber immerhin sah Zwischen Welten nach Kino aus. Eine Qualität, die man den anderen beiden deutschen Filmen Jack und von Edward Berger und Die geliebten Schwestern von Dominik Graf nicht gerade zuschreiben konnte. Besonders Graf schien sich mit dem Ausfüllen einer Leinwand schwer zu tun. Habt ihr gesehen, dass Schiller eine Zeichnung von Goethes Farbkreis auf dem Schreibtisch liegen hat? Zoomen wir lieber nochmal ran, damit es auch jeder bemerkt. Wir zeigen Aufsätze von Herder und Schlegel. Dann lasst uns die Unterschriften näher ranholen. Wäre ja schade um die großen Namen. In einem Wettbewerb, bei dem es zwischenzeitlich eher um die längste Laufzeit als um den goldenen Bären zu gehen schien, gewann Graf aber zumindest in dieser inoffiziellen Kategorie. Er überbot mit 170 Minuten Lars von Triers Langfassung von Nymphomaniac Teil 1, 145 Minuten und sogar Boyhood, der auf immerhin 164 Minuten kam. Dass diese drei Filme gleichwohl zu den kurzweiligsten des Berlinale-Jahrgangs 2014 gehörten, ist ein Beweis dafür, mit was für unterschiedlichen Mitteln man sein Publikum fesseln kann. Wir verlassen soeben eine kleine Einschätzung von Frau Hanna Platzig, veröffentlicht auf der Spiegel-Homepage zum Thema Berlinale. Vom 25. Februar bis zum 23. März ist Herr Oliver Kluck zu Gast in Barcelona im Sala Beckett Poblenou. Ich weiß nicht, ob du auch die Informationen vorliegen hast, Werner, über die Kulturveranstaltungen des Goethe-Instituts. Nichts Extras da. Ja. Der war also schon häufiger Gast bei der internationalen Dramatikwerkstatt der Sala Beckett. Und er ist zu Recherchen für ein neues Stück zu Gast hier in Barcelona. Im neuen Sitz des Sala Beckett im Poblenou, einem der spannendsten neuen Theaterräume der Stadt, wird er seine Schauspielkunst darbieten. Eine Werkstatt, Taller de Scriptura Dramatic, die dramatische Schauspielwerkstatt in der Sala Beckett vom 25. Februar bis zum 18. März hier in der Stadt. Ja, also ich hab das übersehen, weil ich eigentlich nicht vorhabe, mich noch in meinem zarten Alter als Schauspieler zu betätigen. Unter die Schriftsteller zu gehen. Ne? Ich beobachte das so aus der Ferne.

über alles in der Welt. Ja, das war Realsatire. Man will es nicht glauben, aber dieser Mann hat das wirklich allen Ernstes geschrieben, damals im Knast. Und dieses Buch wurde dann jedem deutschen Kind, das geboren wurde, mit, natürlich gegen Bargeld, mit auf den ja, Geburtstagstisch gelegt. So, das war Adolf Hitler im Originalton. Meine Damen und Herren, wir müssen raus. Werner, tschüss. Tschüss, bis Samstag nächste Woche, 1. März. Auf Wiederhören, alles Gute, viel Spaß bei allem, was Sie tun und lassen an diesem Wochenende. Und denken Sie daran, Niemandsland gibt es ab Montag, Dienstag im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Wiederholungssendungen hier auf FM, natürlich auch jeden Donnerstag, Donnerstagnachts von 1 bis 3 und freitags nachmittags dann nochmal von 4 bis 6. Niemandsland 91.4 FM. Jau, Agur, auf Wiederhören. Niemandsland, terra de ningú. Radio Barcelona, 91.4. Contrabanda es la mejor radio del mundo.